Du bist die, die ich immer haben wollte. Sie ist weder leicht noch schwer, hat zwar kein weich im Kern, doch ist die Scheiße weg. Du bist die, die ich immer haben wollte. Die ich immer haben wollte. Du hilfst mir aus der Not, will mit dir raus und los, denk an dich pausenlos. Ich sah dich an einem sonnigen Abend in einem Laden. So eine wie dich wollte ich schon immer haben. Also brachte ich die Sache ins Rollen, so wie Kinderwagen. Du robst mir meinen Atem, bist du in meinen Armen. Ich werde dich stets auf Händen tragen, egal wie schwer es ist. Ich beschwer mich nicht, solange du mir die Stärke gibst. Bin oft unterwegs, Flüge in der Nacht. Vergeht nur ein Tag ohne dich, fühle ich mich schwach. Spüre keine Macht, besessen von deiner Aura. Du machst mir jeden Traum wahr und das hautnah. Scheiß auf Paula und Laura, ich brauch nur dich. Eine Stunde mit dir vergeht wie ein Augenblick. Manchmal wirkst du abgehoben, doch bleibst meistens auf dem Boden. Du bist oft das Thema in meinen Strophen. Mit dir an meiner Seite schlägt mein Herz wieder stark. Ich wär nicht breiter als der Türsteher, wärst du nicht da. Du bist die, die ich immer haben wollte. Sie ist weder leicht noch schwer, hat zwar kein Weich im Kern, doch ist die Scheiße weg. Du bist die, die ich immer haben wollte. Ich immer haben wollte. Du hilfst mir aus der Not, will mit dir raus und hoch, denk an dich pausenlos. Du bist sportlich und fit, ja. Dein Wort hat Gewicht, ja. Du bist alles für mich, obwohl ich einen Porsche besitz. Manchmal hab ich halt keinen Bock auf dich, das musst du verstehen, weil ab und zu auch die Lust vergeht. Doch im Großen und Ganzen bist du cool, mein Babe. Du kümmerst dich drum, dass ich immer gut aussehe. Wir bringen die Sterne zum Fallen, wir sind wie Romeo und Julia, wir sterben zusammen. Egal ob Videodreh, Studio, du bist ab jetzt immer dabei. Baby, du bist meine Nummer 1, nur mit dir sind meine Tage so schön. Du hast zwar ein, zwei Marken, doch ich hab mich daran gewöhnt. Du stellst mir keine dummen Fragen, laberst nicht rum. Nur durch dich bin ich auf der Straße gepumpt. Nur durch dich mach ich übertrieben einen auf Kante. Das ist mein Liebessong für meine Hante. Du bist die, die ich immer haben wollte. Sie ist weder leicht noch schwer, zwar kein Weich im Kern, doch ist die Scheiße weg. Du bist die, die ich immer haben wollte. Ich immer haben wollte. Du hilfst mir aus der Not, will mit dir raus und hoch, denk an dich pausenlos. Ich werd den Tag nie vergessen, als ich dich sah, ich war besessen. Nie mehr eine Reise ohne dich, Baby, weißt du, was du für mich bist? Du bist die, die ich immer haben wollte. Sie ist weder leicht noch schwer, trag kein Weich im Kern, doch ist die Scheiße weg. Du bist die, die ich immer haben wollte. Ich immer haben wollte. Du hilfst mir aus der Not, will mit dir raus und hoch, denk an dich pausenlos.